Amen. Please listen to Christ. Bitte hört Jesus Christus zu. Let him direct your life. Lass zu, dass er euer Leben leitet. He never created us to direct our life. Er hat uns nicht erschaffen, damit wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. Amen. Like Jeremiah 10. Things terrible was happening today. In Jeremiah 10 lesen wir, dass den Menschen dort schreckliche Dinge widerfahren sind. A lot of evil things was happening today. Viele schreckliche Dinge sind passiert. Jeremiah 10. Jeremiah 10. Terrible things were happening to them. Schreckliche Dinge sind ihnen widerfahren. And Jeremiah was asking question, why should this happen to your people? Und Jeremiah hat gefragt, wieso somebody passiert das dein Leuten? Why should this happen to your people? Wieso passiert das deinem Volk? Then in verse 23 he said, 23. Oh Lord, I know that the way of man is not in himself. It is not a man that walketh to direct his steps. Ich weiß, Herr, dass der Weg des Menschen nicht in seiner Macht steht, dass der Mann, wenn er geht, seine Schritte nicht lenken kann. It's not in your way to direct your step. Es ist nicht deine Aufgabe, deine Wege zu leiten. To direct your children's step. Die Wege deiner Kinder. To direct the family step. Die Wege der Familie zu leiten. It's Christ that is to direct it. Es ist Christus, der sie leiten muss. Then in verse 24, he said, oh Lord, correct me. Amen. Amen. Correct me. Züchtige du mich, Herr. He did not create us to direct our life. Er hat uns nicht erschaffen, damit wir unser Leben selbst in die Hand nehmen. To take decision without him. Ohne ihn Entscheidungen treffen. He did not create us so. So hat er uns nicht erschaffen. Because man never know what is good. Weil der Mensch weiß nicht, was gut ist. No one know what is good. Keiner weiß, was gut ist. Instead of life, we always choose death. Anstatt das Leben zu wählen, entscheiden wir uns für den Tod. Today's message is beware of your desire. Heute geht es um das Thema, nehmt euch in Acht vor euren Wünschen. Beware of what you desire. Nehmt euch in Acht vor euren Wünschen. Don't force things to be done. Erzwinge Dinge nicht. Don't force things to be done. Erzwinge Sachen nicht. Don't be in haste. Sei auch nicht in Eile. Beware of what you desire. Nimm dich in Acht vor dem, was du dir wünschst. That something is coming from God does not mean that is his desire for you. Dass etwas von Gott kommt, heißt nicht, dass es auch sein Wunsch ist für dich. That something is coming from him does not mean that is his desire for you. Heißt nicht, dass es sein Wunsch ist für dich. There is opposition. Es gibt einen Feind. Who also have his own desire for you. Der auch seine eigenen Wünsche hat für uns. Go to 1 John. Let's go to 1 John. There is opposition. Es gibt einen Feind. That desire things. He has his own desire for you. Der Wunsch hat für uns. Look at his desire. Guck dir seine Wünsche an. 1 John. 1 Johannes. First John 2. 1 Johannes 2. Verse 15. He said, love not this world, neither the things that are in the world. If any man love the world, the love of the Father is not in him. For all that is in the world, the lust of the flesh, and the lust of the eyes, and the pride of life is not of the Father, but is of the world. Habt nicht lieb die Welt, noch was in der Welt ist. Wenn jemand die Welt lieb hat, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Denn alles, was in der Welt ist, die Fleischeslust, die Augenlust und der Hochmut des Lebens, ist nicht vom Vater, sondern von der Welt. He desire what, you know, he desire this world for you. Er wünscht sich diese Welt für dich. Amen. Amen. Your position desires this world for you. Der Feind wünscht sich diese Welt. That's his desire for you. For you to fall in love with this world. Er will, dass du dich in diese Welt verliebst. Somebody gets in it. He desires what you know, he desires what he desires for his family, for you. Er will das, was er für seine Familie will, auch für dich. Amen. Amen. That you know that they seek das, was sie this suchen, world. Sie suchen, dass, not Christ. Dass wir diese Welt suchen und nicht mehr Christus. Verse 17 said, and the world passeth away, and the lust thereof. But he that doeth the will of God abideth forever. Amen. Praise the Lord. Und die Welt vergeht und ihre Lust. Wer aber den Willen Gottes tut, der bleibt in Ewigkeit. Don't love and desire what they desire. Liebe und suche nicht das, was sie suchen und lieben. Amen. Amen. Again, beware of what you desire. Nehmt euch in Acht vor den Dingen, die ihr euch wünscht. A warning for all of us. Eine Warnung für uns alle. We were in Lagos, it was all warning all through. Wir waren in Lagos und es kam immer wieder Warnungen des Herrn. Warning upon warning. Warnungen über Warnungen. I'm talking is as if ich rede und es ist so, als ob my mouth is even smelly. Als ob ich Mundgeruch hätte. That nobody want to listen. Keiner will zuhören. I can see destruction everywhere. Ich sehe Zerstörung überall. But nobody listen. Aber niemand will zuhören. 3 days. The Lord said 3 days. I should be preaching there. 3 days in a week. But for one, for just one was almost impossible. Die hat mir gesagt, ich soll 3 Tage for them, in der Woche dort predigen. Family. Aber die Familie, das sich hingekriegt. Selbst einmal war ich schon kritisch. Amen. Amen. You know, you can't, it is not, Satan, you are a liar, it's not just with mouth. Zu sagen, Satan, du bist ein Lügner, das sagst du nicht nur mit dem Mund. Satan, you fail woefully. It is not with mouth. Zu sagen, Satan, du hast verloren, das sagst du auch nicht mit dem Mund. He said, everything work according to the power that worketh in you. Alles wirkt nach der Kraft, die in dir ist. If there is no power in you, your saying it cannot even do anything. Dann das Sprechen ist zwecklos. The engine have to be there, engine. Dieser Motor muss da sein. That is Christ. Das ist Christus. Your focus must dein be Fokus muss auf Christus liegen. Of the truth. Auf der Wahrheit liegen. Psalm 78. You can stop God from working for you. Du kannst Gott davon abhalten, für dich People zu arbeiten. People think you cannot stop God. Leute denken, man kann Gott dabei nicht aufhalten. You know, there is a place that is First Thessalonians 5. It says, don't quench the spirit. 5, da steht, dämpf nicht den Geist. Don't quench the spirit. Dämpfe den Geist nicht. Because you can quench the du spirit. Du kannst ihn dämpfen. Amen. Amen. You can stop him from working for you. Wir können ihn davon aufhalten, für uns zu arbeiten. With your desire. Mit unseren Wünschen. With your motive. Mit unseren Motiven. With your value. Mit unserem Wert. Amen. Amen. You can stop him from working for you. Davon aufhalten, für dich zu arbeiten. If you look at it from verse 40. Or 41. Let's read 41 and 42. He said, yea, they turned back and tempted him. Psalm 78, 41. And limited the Holy One of Israel. They limited, they stopped him from working for them. Sie bekümmerten ihn, also sie haben ihn davon aufgehalten, für sie zu arbeiten. How? How did they stop him? Wie haben sie das gemacht? They remember not his hand. Nor the day when he delivered them from the enemy. Indem sie nicht an seine Hand gedacht haben, oder an den Tag. Can you see? You know, they never, they did not value. You know, through their value. Ihr Wert. They stopped him from working for them. Sie haben ihn nicht wertgeschätzt. They did not value what he did for them. Is somebody getting something? Sie haben nicht das wertgeschätzt, was er für sie getan hat. If you don't value Christ's blood, if you don't value his death, dein Tod, if you don't value his name, dein Namen, if you don't value just him alone. Ihn alleine, wenn du dich wertschätzt. You stop the Holy Spirit from working. Und hältst den Heiligen Geist auf, the Holy Spirit zu arbeiten. Amen. Amen. You quench the Spirit. Damit dämpfst du den Geist. Through your value, through your motives, through your desire. Durch unseren Wert, wertschätzen unsere Wünsche. Again, beware of what you desire. Nehmt euch in Acht vor dem, was ihr euch wünscht. The same chapter talks about desire. In dem gleichen Kapitel geht es um Wünsche. Psalm 78. Psalm 78. If you don't read here, you can see what all he did for them. Hier sehen wir alles, was er für sie getan hat. Er hat vieles gemacht. You know, if he can be, if they can provoke me with this, by not remembering this thing that the Lord is saying here, how much more can we provoke him if we don't remember Christ's death? Wenn sie ihn damit provozieren konnten, dass sie an seiner Wundertaten zu der Zeit nicht glauben konnten, wie sehr provozieren wir ihn heute damit, wenn wir nicht an das glauben oder das wertschätzen, was Jesus Christus für uns am Kreuz getan hat. Look at verse 40 of Psalm 78. He said, how oft did they provoke him in the wilderness and grieve him in the desert? Wie oft lehnten sie sich gegen ihn auf in der Wüste und betrübten ihn in der Einöde? Here Jesus has not died. Hier ist Jesus Christus und gestorben für die Menschen. Just delivering them from the hand of Egypt, Egyptian. Die Israeliten einfach nur errettet aus der Hand, aus der Gefangenschaft der Ägypter. You know how if he was grieved. Aber wenn ihn das schon so angeht, what about now? Wie viel mehr das heute? The death of Christ, rejecting it and ignoring. Das zu verweigern, das zu ignorieren, dass das nicht genug ist. How painful it is for him. Wie schmerzhaft muss das sein für ihn? Amen. Amen. Then in verse, from verse 18. He said, and they tempted God in their heart by asking meat for their loss. Yea, they speak against God. They said, can God furnish a table in the wilderness? 18. Und sie versuchten Gott in ihrem Herzen, indem sie Speisen forderten für ihre Gelüste. Und sie redeten gegen Gott und sprachen, kann Gott uns wohl einen Tisch bereiten in der Wüste? You know, we believed, you know, man knows what is impossible. Der Mensch glaubt zu wissen, was unmöglich ist. But Jesus said with God, all things are possible. Aber Jesus sagt, mit Gott ist alles möglich. You know, with man, if you're something, you know, I was going to Nigeria and spending three months. Man, it's impossible. Und 3 Monate dort zu bleiben. More than 3 months. Unvorbereitet. Ist für den Menschen unmöglich. But with Christ, all things are possible. Aber mit Christus ist alles möglich. Nothing is impossible. Das ist nichts unmöglich. Amen. Amen. You know that mate, or whoever God have for you. Diese Person, die Gott für dich hat. It might be anywhere in the whole world. Diese Person kann überall auf der Welt sein. You know, sometimes we look at the distance, it's so heavy. Manchmal denken wir, dass die Distanz so. How is it possible? Wie soll das möglich sein? How can it even work? Wie kann das funktionieren? You know, we can imagine, it's like when we were praying to have believing Christ for this our house. Also, als wir gebetet haben, Gott vertraut haben für dieses Haus. I was always looking at it as a big deal. That, no, is the money going to? How is it going to work? Ich dachte, wie soll das funktionieren? Wie wird das? Wie will somebody just buy the house and bring the paper or bring the money or what? What? How is it going to happen? Wie wird Gott das umsetzen? Das verwirklichen? Here they are asking the same question. Hier stellen sie die gleiche Frage. Can he prepare a table in the midst of in this bush? Kann er in dieser Wüste mir einen Tisch vorbereiten? Can he feed us with food? Kann er uns satt machen mit Essen? Not just with mango. You know, mango is in the bush. Nicht nur mit Mango. Orange. You know, there are things you can plow. So mit einer wirklichen Speise. Can he feed us with the real food? Here in the wilderness. Hier in der Wildnis. You know, with man it's impossible. Mit den Menschen ist es unmöglich. But with Christ, aber mit Christus, all things are possible. Ist alles möglich. Amen. Is somebody getting it? Amen. And that's why we are not even to bother. Don't worry. Deswegen sollten wir uns keine Sorgen machen. Worry destroys the heart. Sorgen zerstören das Herz. Yeah. It destroys the heart. Sie zerstören das Herz. You know, people can curse you to not even get to you. Leute können dich verfluchen und das greift dich nicht an. But your worry will destroy you. Aber deine Sorgen, die greifen dich an und zerstören dich mehr als das, was Leute über dich sagen. Amen. It's like where I was studying today. Maybe we'll go there later. That he said Jesus did not die for all sins, for us. Ich habe heute, weil ich an einer Stelle im Bibel, wo es steht, Jesus Christus ist nicht für alle Sünden gestorben. Ja, sins he died for. Es gibt Sünden, für die er gestorben ist. It's a sin that he did not die. Es gibt eine Sünde, für die er nicht gestorben ist. Amen. Amen. Let us continue. He said, behold, he smote the rock, that the water gushed out, and the stream overflowed. Can he give bread also? Can he provide flesh for his people? Is somebody getting something? Vers 20, siehe, er hat den Felsen geschlagen, das Wasser floss und Bäche sind ergossen. Kann er aber auch Brot geben? Wird er seinem Volk Fleisch verschaffen? You know, sickness never kill any child of God. Krankheiten können uns Kinder Gottes nicht töten. What kills child, God children is was uns tötet, Christ. Ist unsere Ignoranz gegenüber der Wahrheit. All the sicknesses and diseases, they have been paid for. Sie wurden, dafür wurde bezahlt. But if you do not accept the payment, aber wenn wir die Bezahlung nicht akzeptieren, wenn wir selber zahlen müssen. Amen. Amen. Therefore, the Lord heard this. Hear you when you are complaining. Er hört uns, wenn wir uns beschweren. He always hear you when you are, when you know he sees you when you are sad. For one thing or the other. When you are meditating on your debts. Über unsere Schulden. How to pay, how to do this, how to do that, how to do this. Er macht, er sieht das. He sees it when you are saying you are the one solving it and not Und he. Er sieht es auch, wenn du glaubst, dass du derjenige bist, der es löst und nicht er. He should be the one solving. Er muss derjenige sein, der das löst. Amen. Und nicht that load is too heavy for you to carry. Diese Last ist zu schwer. Give it to him. Übergebe sie Jesus Christus. He said, come unto me, all you that Jesus sagt, kommt her zu mir, all die ihr mühselig beladen seid. Ich werde euch Ruhe verschaffen. Will you allow him to give you rest? Werdet ihr diese Ruhe annehmen? Will you trust him? Werdet ihr ihm vertrauen? We won't need the money is getting higher and higher. Auch wenn das Minus immer größer wird. I don't even remember I'm in debt. Ich erinnere mich nicht an die Schulden, aber ich denke nicht darüber nach. Because I'm never in debt. Weil ich bin nicht in Schulden. Amen. I am never. Niemals in Schulden. I'm never. The Christ in me is bigger than anybody. Christus in mir ist größer als he that is in me is bigger than whatever is outside. Is somebody getting it? The Christ in me is bigger than whatever is outside. Alles, was da draußen ist. So I don't even remember it. Ich said you come to me. Sometimes I'm just talking to you and talk about it. I just okay, that one is there. I don't even remember. Uns erinnern uns daran, daran zu denken. Praise the Lord. Halleluja. Learn to be like that. Lern so zu sein. Amen. Amen. Those problems should don't they don't belong to you. Probleme gehören dir nicht. Getting rid of problem is not victory. Probleme loszuwerden, das ist nicht Sieg. It's having Christ that is victory. Christus zu haben, das ist Sieg, das ist Erfolg. Because if you believe that getting rid of problem is the victory, wenn du glaubst, dass dein Erfolg you will never have victory. Darin liegt, Probleme zu lösen oder gelöst zu haben, dann wirst du niemals Erfolg haben. You are getting rid of one. That very one is opening the door for another Weil one to come. Ein Problem löst sich und ein anderes öffnet sich. The true victory is Christ. Der wahre Erfolg ist Jesus. And I meditate on him. Und über ihn nach allow him to occupy your heart. Er in unserem Herzen. That is the real victory. Das ist der wahre Erfolg. Amen. Amen. Amen. Amen. Verse 22, he said, because they believed not in God and trusted not in his salvation. You trust in his salvation. Vertrau auf seine Rettung. That you are really saved. Dass du wirklich errettet bist. He saved you. Er hat dich errettet. You are already saved. Your names errettet. Are written in heaven. Unsere Namen sind im Himmel geschrieben. You are a son of God. Wir sind Söhne Gottes. That alone is a victory that to know Paul the professor put together, they don't have it. Das ist ein Erfolg, den kein Mensch hier draußen hat ohne Jesus. Was haben wir? You have that victory. That is bigger than everything. Größer als alles andere. Bigger than all the größer als die ganze Put Welt. Together. But do we rejoice? Aber freuen wir uns darüber. If that, all, that is all I have. Wenn ich nur das, diese Tatsache in meinem Leben habe, dass ich ein Kind Gottes bin. They never trust him. Aber wir trauen ihm nicht. The next problem, they keep on complaining, just like we do today. Aber im nächsten Problem beschweren wir uns. The next we are complaining. Stellen Gott in Frage. The next, you know, it's as if you have never done anything. Dass er nichts getan hätte. Gave you Jesus Christ. Aber er hat uns Jesus Christus gegeben. There's nothing bigger than that. Das, es gibt nichts, was größer als If a whole God can leave heaven and come here. Wenn Gott and come out, den Himmel verlassen kann, um für dich hier zu stehen. So that you will be saved. Damit du errettet wirst. It's a victory that is bigger than Das ist ein Erfolg, den da kann nichts mithalten. Like I always say, if I give you 1,000, I've already given you one. Wie ich das immer manchmal in diesem Beispiel versuche zu erklären, dass wenn ich dir 1,000 gegeben habe, dann habe ich dir auch schon 1 Euro gegeben. If I give you 1,000 euro, wenn ich dir 1,000 and you are still begging for 1 euro, und immer noch um 1 Euro bettelst, then you have problem. Hast du diese 1,000 Euro nicht verstanden? Are you getting it? He gave us the greatest miracle. Er gab uns das größte Wunder. The greatest. Das größte Wunder. We're looking for small, small things. Wir suchen nach kleinen Dingen. Wir beschweren uns. Vers 23. He said, though he had commanded the cloud from above and opened the doors of heaven and had rained down manna upon them to eat and had given them of the corn of heaven. You see what he gave them. Amen. Amen. He gave you Jesus Christ. Er gab dir Jesus It's bigger Christus. Than any corn from heaven. Das ist größer als jegliches Brot vom Himmel. They ate all this, they still died. Sie haben das gegessen, aber But Jesus said, if you eat me, you will not die. Jesus sagt, wenn ihr von mir isst, dann werdet ihr niemals sterben. Amen. Amen. Amen. 25. Man did eat angels' food. He sent them meat to the fool. He caused an east wind to blow in the heaven, and by his power he brought in the south wind. He rained flesh upon them as dust, and fattened fowl like as the sand of the sea. And he left it fall in the midst of their camp, round about their habitations. So they did eat, and were well filled. For he gave them their own desire. He gave them their own desire. Seine eigenen Wünsche. He gave them all these things. Er gab ihnen diese Dinge. But that was not his desire for Aber them. Es war nicht sein Wunsch für sie. That something is coming from him does not mean it is his desire for you. Nur weil etwas von Gott kommt, heißt nicht, dass es Gottes Wunsch ist für dich. Don't force him to give you things. Zwing ihn nicht, die Sachen zu geben. Amen. Amen. Nigeria. How do they put it? This light put it off, just off it, in the midst of church. Praise the Lord. Amen. Amen. Everywhere shaking. The phone call is from Benin. Amen. Amen. He gave them their desire. Er gab ihnen ihre Wünsche. And not his desire. Und nicht seine Wünsche für sie. Let it be his desire. Lass zu, dass es seine Wünsche sind, die du bekommst. Pray that whatever is not his desire for you, alles was nicht sein Wunsch ist für dich, verweigere das. That he should never give it to you. Dass es nicht zustande kommt. in verse 30 said, they were not entangled from their lust, but while their meat was yet in their mouth, the wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. 30. Sie hatten ihre Begierde noch nicht gestillt und ihre Speise war noch in ihrem Mund. Da erhob sich der Zorn Gottes gegen sie und er tötete die Vornehmsten unter ihnen und die auserwählten Krieger Israels streckte er nieder. That something is coming from him does not mean it's not dead. Nur weil etwas von ihm kommt, heißt nicht, dass es nicht tot bedeutet. Your desire. Unsere if Wünsche. It is not his desire, it's dead. Sind, though it's coming from him. Das ist heute tot am Ende. Auch wenn es von ihm kommt. His only is so desire for you, that is life. Für uns sind Leben. Es 31. The wrath of God came upon them and slew the fattest of them and smote down the chosen men of Israel. For all these they sinned still and believed not for his wondrous works. All das haben sie gesehen und trotzdem haben sie nicht geglaubt und sündigten weiter. Therefore, their days did he consume in vanity and their years in trouble. When he slew them, then they sought him, and they returned and inquired early after God. Praise the Lord. Hallelujah. Don't force him to give you your desire. Ihn zwingen, your own desire. We always pretend to say and be, you know, we always say we pray, we want his desire. Wir sagen immer, wir wollen seine Wünsche. Do you really want his desire for you? Wirklich für uns? We don't want his desire. Wir wollen seine Wünsche nicht. We have made up our mind. Wir haben uns schon entschlossen. We desire things. Wir wünschen uns Dinge. And that's why we are disappointed if nothing works. Sind wir enttäuscht, wenn nichts funktioniert? That alone will help you to know that das hilft dir you zu don't erkennen, desire what he desires for wünscht, was er sich that wünscht, you are disappointed du enttäuscht if bist, your dream did not come wenn dein true. Traum nicht wahr wird. That you are disappointed if your das vision did not come true. Wenn deine Vision sich nicht erfüllt. We don't follow dreams. We'll come there later. Amen? Wir folgen keinen Träumen. We follow him. Wir folgen Jesus. We don't follow vision. Wir we follow Christ. Vision. Wir folgen Christus. Amen. Our focus should never be vision, dream. Fokus sollte nicht auf einer Vision sein oder auf einem Traum. A prophecy. Oder auf einer Prophezeiung. Let your focus Lass be Christ. Lass deinen Fokus auf Christus liegen. Don't force him to give you your desire. Zwing ihn nicht, dir deine Wünsche zu geben. We always pretend to say we desire what he desires for us. Wir sagen immer gerne, dass wir uns das wünschen, was Gott sich für uns wünscht. Do we really desire what he desires for us? Aber tun wir das wirklich? Within us, we know we are not desiring it. In uns drin wissen wir, dass wir das nicht wollen. Within you, you know that. In uns drin wissen wir das. If you check your heart carefully, you will know, because you know how you will know. If what you are believing in for fail, will you be disappointed? Wenn es nicht passiert, werden wir enttäuscht sein? Or will you say, just say, Father, thank you. Wenn wir sagen, Vater, ich danke dir. Und ihn preisen for who he is. Für das, was er ist. Is somebody getting it? If not, you ever walk wenn out. In all the dreams, in all the revelation, the vision that you believe you have. In all everything that you know, so you know, you believe that is going to happen. Will you be disappointed? Wirst du enttäuscht sein? That's how you know. You never. You. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Go to Mark 10. Markus 10. Mark 10. Amen. Amen. I'm so happy. The joy of Christ is my joy. Amen. Freude von Christus ist meine Freude. Christ's joy should always be our joy. Die Freude von Christus sollte unsere Freude sein. Amen. Mark 10. Markus 10. You know, world is not a religious world. Die Welt von Christus ist keine religiöse Welt. Are we there, please? Can you help us to read verse 17? Markus 10, Vers 17. Und als er auf den Weg hinausging, lief einer herzu, fiel vor ihm auf die Knie und fragte ihn: Guter Meister, was soll ich tun, um das ewige Leben zu erben? And when he was gone, forth into the way, there came one running and kneeled to him and asked him, Good master, what shall I do that I may inherit eternal life? Praise the Lord. Hallelujah. It's as if this man desires eternal life. Es ist so, dass dieser Mensch sich ewiges Leben wünscht. He desires something. Er wünscht sich etwas. He said eternal life. Ewiges Leben. Eternal life is having relationship with Christ. Aber ewiges Amen. Leben heißt Beziehung mit Jesus Christus life. Zu haben. And having relationship with Christ is forever. Um, mit Beziehung mit Jesus Christus zu haben ist für immer. It's forever. Death cannot stop it. Das, der Tod kann das nicht aufhalten. Because when once you die, you continue sterben, that relationship with geht him. Es weiter mit dieser Beziehung Amen. Mit Jesus Christus. Amen. That's why it's called eternal life. Eternal means something that never stops. Ein etwas, was unendlich ist. Relationship with Christ that never stops. Beziehung mit Jesus Christus unendlich. Is somebody getting it? Amen. Somebody was desiring something here. Diese Person hat sich etwas gewünscht. It's as if he really desire the eternal life. Und es sieht so aus, als ob er sich wirklich ewiges Leben gewünscht hat. To desire eternal life means to desire Christ. Aber ewiges Leben sich zu wünschen heißt sich Christus zu wünschen. It means you are ready to leave everything, das heißt, because your desire bereit, alles means you are ready to get it. Is somebody getting something? Bist bereit, alles dafür zu opfern? No matter the amount you are going to pay, egal wie teuer es you ist, are ready du bist to bereit, get it. Es zu bekommen. And Jesus said unto him, Why callest thou me good? There is no good but one, that is God. No one is good but God. Jesus aber sprach zu ihm, Was nennst du mich gut? Niemand ist gut als Gott allein. You call me good master. Are you ready to believe I am God? Bist du bereit, mich als Gott zu akzeptieren? You know, they never accept that he is God. Sie akzeptieren nicht, dass er Gott Because ist. Because he sweat like them. Weil er so wie He's hungry ist. Like them. Weil er hungrig He's, ist. Well, you can just see everything that happened to man. Everything happened to Jesus Weil Christ. Weil er so menschlich ist. You can see him, everything in his body. And so they will say, this is God. Nicht even the disciples, they could not even believe that Die Jünger konnten nicht glauben, dass er Gott ist. If you are in the flesh, aber wenn du im Fleisch bist, you never believe Jesus wirst du niemals Christ glauben, dass Jesus Christus Gott ist. If you are in the flesh, you never bist, believe you are saved. Wirst du niemals glauben, dass du errettet bist. If you are in the flesh, you never believe Fleisch you are son bist, of God. Wirst du auch niemals glauben, dass du ein Sohn Gottes bist. You better learn to be in the spirit. Lern lieber im Geist zu sein. If not, we Sonst never believe you are saved. Wirst du niemals glauben, dass you du never bist. Believe your name is written in heaven. Du wirst nicht glauben, dass dein Name im Himmel geschrieben steht. If somebody gets in it. Mm. Amen. Amen. Mm. Verse 19. He said, Thou knowest the commandment. Do not commit adultery. Do not kill. Do not steal. Do not bear false witness. Defraud not. Honor your father and your mother. And he answered and said unto him, Master, all this have I observed from my youth. Then what are you doing there? Amen. Amen. I have obeyed all this. Have all this Then Jesus, beholding him, loved him. You know, to tell you the truth is love. Die Wahrheit zu sagen ist Liebe. To reveal the truth to you die Wahrheit is love. Zu offenbaren ist Liebe. Amen. Amen. It's not hate. Ist nicht Hass. You can see Jesus is beholding him. Jesus gewann lieb. Loved him. Hat ihn geliebt. Then he wants to release the truth. Und wollte jetzt die Wahrheit freilassen. Is somebody getting it? Mm. No, it's bitter, but it's the truth. Auch wenn sie bitter ist, ist es die Wahrheit. But though it is so hard, but it's the truth. Ist es die Wahrheit. Though it can drive you away, but it's the truth. Auch wenn es dich verscheuchen könnte, ist Though it can make you to hate me, but it's the truth. Auch wenn es dafür sorgen kann, dass du mich hasst, ist es die Wahrheit. And said unto him, One thing thou lackest, go your way, sell whatsoever thou hast, and give to the poor. And thou shalt have treasure in heaven. And come, take up your cross and follow me. Praise the Lord. Hallelujah. Jesus told him how he can get his desire. Jesus hat ihm gesagt, wie er seine Wünsche bekommen kann. The desire he asked for. Wie diesen Wunsch, um den er gebeten hat, bekommen kann. Is somebody getting something here? But was he really looking for that desire? Aber das wirklich sein Wunsch? Did he even desire that very thing? Wollte diese Sache wirklich? Then in verse 22, he said, and he was sad at that saying, and went away grieved, for he had great possession. Amen. Er aber wurde traurig über diese Worte und ging betrübt davon, denn er hatte viele Güter. You know, if you look at verse 17, wenn du dir Vers 17 anschaust, this man came with what man and religion call humility. Dieser Mann kam mit dem, was die Welt oder Religion Demut nennen würde. Amen. He knelt down. Er hat sich hingekniet. Kneeling down is not humility in Christ's world. Sich hinzuknien ist nicht Demut im Königreich Gottes. Humility in Christ's world is accepting everything Christ says to you. Demut im Königreich Gottes bedeutet alles zu akzeptieren. Believing everything he says. Und alles zu glauben. And accepting all. This man never humbled before him. Aber dieser Mensch hat sich nicht gedemütigt vor dem Herrn. He did not accept what he said. Er hat es nicht akzeptiert, was er gesagt hat. Is somebody getting it? But he came with what man called humble. Aber er kam mit dem, was der Mensch demütig nennt. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Praise the Lord. Hallelujah. This man came with what man and religion called humility. Dieser Mann kam mit etwas, was diese Welt und Religion Demut nennt. And not what Christ called humility. Aber nicht mit dem, was Christus Demut nennt. What Christ called humility is believe and accept everything he says. Zu glauben und alles akzeptieren, was er zu dir sagt. If he's correcting you, don't be offended. Verbessert, love it. Sei nicht gekränkt, sondern liebe es. Amen. Amen. That's how to humble. So demütigen wir uns. It's not old woman is coming, you stand up for him, for her to sit down. Nicht im Bus stehst du auf für ältere Leute, nicht das ist Demut. That is of this world. Das gehört zu dieser Welt. Of Christ is believing Christ, accepting. If you say you are nothing, just say thank you. Wenn Jesus sagt, du bist ein Nichts, ein Niemand, dann glaubst du das. You know, Moses was called the meekest man. Mose hat sich der demütigste Mensch genannt. And he wrote that very place. Und er hat das selber geschrieben. He wrote, is it not in number? You go there. 2. Mose. Let me see if I can get it. Amen. Number. 4. Mose. Number. Number 11 or number 12. One of the two. Let me see. Number 12. Good. 4. Mose 12. I wanted to cut it short. Praise the Lord. Hallelujah. Verse 3. 12, chapter 12, verse 3. It said, now the man Moses was very meek above all the men which were upon the face of the earth. Aber Mose war ein sehr sanftmütiger Mann, sanftmütiger als alle Menschen auf Erden. The meekest on earth. Der demütigste auf Erden. God called him the meekest Gott man hat ihn den demütigsten Menschen auf Erden. And he wrote it down. Er hat es aufgeschrieben. He did not reject it. Mose hat das nicht verweigert. He believed it and wrote it down. Das, was Jesus über ihn sagt, hat es aufgeschrieben. You know, today somebody is telling you, you are very rich. You know, we always want to brush it. Wenn heute jemand sagt, du bist sehr reich, dann sagen wir immer, nein, nein, das stimmt nicht, das stimmt gar nicht. You know, if we are going to sing, we will just go there and first of all just, you know, just, I know my voice is not good. You are just telling lies. Oder genau, you can call that humility. That's not how to humble. Bittet vor allen Dingen zu singen. Und du gehst auf die Bühne und erstmal sagst du, ja Leute, ich bin ein bisschen erkältet, meine Stimme ist ein bisschen geknickt, ist also erwartet bitte nicht so viel heute. Und man sagt das extra einfach, um sich irgendwie demütig darzustellen. Auf einmal singt man und es ist einfach krasser als jeder eklige Stimme. You know when you know that you did not even mean it. Und weißt du, wie man erkennt, ob diese Person wirklich after singing, when people now say, pa, what was that? It was not good at all. And see how you will react. Sag mal zu der Person, boah, ist echt, deine Stimme ist schlimm, ja? Dann ist echt, hättest du echt lassen sollen, Leute. War nicht gut. Dann guck mal, ob die Person will you like it? reagiert. There you know that it was not about humility. Dann weißt du, ob diese Demut am Anfang war oder einfach nur dahin geredet war. Moses was called the meekest man on earth. Mose hat sich der sanftmütigste genannt. Der and Moses wrote it down. Und hat Mose selber aufgeschrieben. Moses did not reject it. Er hat es nicht verweigert. He did not ignore it. He wrote it as God said. Write it. Today we want to say. Aber heute sagen, nein, Gott, ich kann doch sowas nicht über mich schreiben. Ich bin schüchtern. Praise the Lord. Halleluja. What Christ called humility, that is to humble before him, is to believe everything he says. Alles zu glauben, was er sagt über and accept und alles zu akzeptieren. That is humility. Das ist wahre Demut. Praise the Lord. Hallelujah. You can see it for this man, it was all about his own desire. Deswegen bei diesem Mann, es ging ihm nur um seine eigenen Wünsche. Verse 22, he said he went away grieved. Markus 10, 22, er ist traurig davon gegangen. You know, you say you desire something and somebody is telling you how to get what you desire. Du sagst, du wünschst dir etwas. And you are sad. Und jemand sagt dir, wie du die Sache bekommst. You reject it. Bist du traurig und verweigerst das. Are you getting it? It means you did not even desire it. Du hast dir das gar nicht gewünscht. Du. So also, we say, we tell Father, we desire what you desire for us. Genau sagen wir, Vater, ich will das, was du für mich willst. And when we desire the wrong thing, aber wenn wir falsche Dinge and that wrong thing is not coming. Und diese falsche Sache kommt nicht. And we are the one that have been praying for his own desire. Und wir aber für seinen Wunsch gebetet haben. Is somebody getting something? And that song, the other one is not coming because maybe he has something better for you. Vielleicht etwas Besseres hat für dich. You know, are you getting it? Amen. His desire, if you are really desire him, you are not in haste. Wenn du ihn wirklich, wenn du wirklich Jesus Christus suchst, dann bist du nicht in Eile. Dann schaust du nicht auf die Zeit. That's how you know you are desiring him. So weißt du, dass du hinter ihm her bist. That will never bother you. Dass du dir keine Sorgen machst. The time, the length of time, your age, your whatever, then nothing bother you. Nichts macht dir Sorgen. Because you desire him. Jesus the presence and honor is going to go to him and not to you. Geht an Jesus und nicht an dich. Because it's all about him, everything. That we are created for him, by him and for him. Alles ist für ihn und von ihm erschaffen worden. If you can remember that, you will rejoice and not be sad. Dann wirst du dich zurückziehen. And not think of what people are going to say about you. Und es wird dir egal sein, was Leute über dich sagen oder nicht sagen. Amen. He said we are to rejoice even in persecution. Wir sollen selbst in der Verfolgung uns freuen. If people are laughing at you, rejoice. Leute uns auslachen, because it's persecution. Weil es Verfolgung ist. If not because of Jesus, then you could have been married and even divorced. Weil ohne Jesus Christus wärst du vielleicht schon verheiratet und auch vielleicht schon geschieden. Oh, you are still in that marriage. Und bist immer noch and the man is beating you 100 times. Und der Mann, but you are still there. Aber du bist immer noch drin. Amen. If you are not Christ, you can't could have done it in the natural way. Christus willen gewesen wäre. Christ way, there is always persecution of different kinds. Bei Christus gibt es Verfolgung. All those who live godly in Christ Jesus. Weil in Christ sein Jesus. Wort sagt, jeder der in Christus Jesus lebt, wird Verfolgung erleiden. We suffer persecution. If you choose Jesus in your, if finally your marriage, there will be persecution. In der Ehe, da wird es Verfolgung geben. Amen. There will be rejection. There will be people will call you names. They will make fun of you. You will cry. They will laugh. But you say rejoice. Aber du sagst freudig. Rejoice. We go to Matthew 5. Matthäus 5. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, when Peter was being beaten and the other disciples, they were beating. They were rejoicing after the beating. That they received came for Christ. Nachdem sie geschlagen worden sind. Amen. Haben sie sich gefreut. If they laugh at you, rejoice. That they laugh at you for Christ. It's an honor. If they make fun of you of any kind, if they call your name in where they call it, you know, if they call your name and see it as evil, because you're believing Christ. Weil du an Jesus Christus you're depending on him. Rejoice. Machen sich über dich lustig, aber freue dich darüber. Praise the Lord. Hallelujah. Matthew 5. From verse 10. Vers 10. It's a blessed are they which are persecuted for righteousness' sake. Righteousness is believing Christ. Gerechtigkeit heißt an Christus zu glauben. You are blessed when people make fun of you for Christ's sake. Because you believe Christ. Because you are depending on him. Because you are resting on him. Because you are trusting him. Because you never look at your any time. Whatever the natural people look at, you never go there. Is somebody getting it? Blessed are you. Amen. It did not say, blessed are you, when your account is filled up. Er hat gesagt, gesegnet bist du, wenn dein Konto voll ist und da kein Minus ist. Blessed are you, when nothing evil is in your account, because of Christ. In Christus. It's part of persecution. Ist Teil der Verfolgung. The all bills are coming. How to pay, you don't even know. Du weißt, wie du all you know is that Jesus pays. Jesus, they are coming, you raise it to him and say, Father, this is for you. Das ist für dich, Herr. Father, it's for you. It's for you. Is somebody getting something? Mm-hmm. He said, for righteousness' sake, for there is the kingdom of heaven. Amen. Mm-hmm. You know, if you really understand this, you will never be sad. Wenn du das wirklich verstehst, wirst du auch nicht traurig sein. Du wirst dich immer wieder freuen können. The time or your age or whatever. Egal wie lange es dauert. Amen. Amen. Verse 11. Blessed are ye when men shall revile you and persecute you and shall say all manner of evil against you falsely for my sake. Glückselig seid ihr, wenn sie euch schmähen, verfolgen und lügnerisch jegliches böse Wort gegen euch reden, um meinetwillen. They call you evil names, different names, because of me. Wegen mir, wegen Jesus. He said, rejoice and be exceedingly glad. Und jubel. For great is your reward. Denn euer Lohn ist groß im Himmel. For choosing me, they make fun of you, they call you evil name. Amen. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. You know, years ago, you know, in Nigeria, they were even looking for people to persecute them. Es gab eine Zeit, da haben Leute das so falsch verstanden, dass sie sogar nach Verfolgung gesucht haben. They were looking for people to persecute them. Sie haben nach Verfolgung gesucht. Because they could understand what it is to be blessed. Weil sie verstanden what haben, Christ called blessing. Welcher Segen dahinter ist. Amen. Amen. And you, they are persecuting you today. You cannot heute even bist rejoice. Du verfolgt und freust dich. You did not call it. Du hast es ja nicht provoziert. You are not the one that is inviting. Du bist ja nicht derjenige, der das einlädt. But for believing Christ, for choosing him, for resting on him. Dich auf ihn ausruhst. They are making fun of you. Machen sich lustig über dich. You have to know how, you know, how to know you don't desire him. You have to know that. Wir müssen wissen, wie wir sehen, dass wir uns nicht Jesus Christus wünschen. In so many ways we don't desire him. Auf we desire the flesh. Wünschen wir uns nicht Jesus, sondern das Fleisch. We desire what we believe is good for us. Wir wünschen uns das, was wir glauben, was gut ist für uns. It's not the love of Christ, but the lust. Es ist nicht die Liebe von Christus, die uns leitet, sondern die Lust, die uns leitet. What is moving in our bodies? Das, was sich in unserem Herzen bewegt, ist nicht Liebe, sondern Lust. You know, that man, it was, you know, money took him away. Bei diesem Mann war es Geld. But so for some of us, mate, finding a mate can take us away. Es ist die Ehe, die uns wegnehmen kann, die uns traurig davonlaufen lassen kann. You know, Christ might reveal somebody to you. Christus hat jemanden offenbart. In your dream vision or trance or whatever. Allow Christ to be your dream. Aber lass zu, dass Christus dein Traum Take your mind, your heart away from what whoever he revealed to you. Von der Person, die er dir offenbart hat. Don't stop meditating on death for one night. 24/7. Is it for one night? 24/7. No, Nigeria didn't have their numbers. 419, 247, one of the two. Praise the Lord. Everything, day and night. That's what I mean. Dich 24/7 über diese Person, über diese Person zu meditieren. Amen. You know, for you it must be who he revealed to you. Für dich muss es die Person sein, die er dir offenbart hat. It must not be that person. Aber es muss es nicht sein. Because you already have Christ. Denn du hast schon Christus. You know, the Lord always reveals heart and not even face. Manchmal offenbart der Herr nicht Gesichter, sondern Herzen. If I see somebody in my dream, the next day I see somebody that look, the heart look like him. Sehe ich eine andere Person, dessen Herz der Person gleich, die ich gesehen habe im Traum. In most cases, if I dream of my mother, the next day mercy come and do whatever my mother. If it, my mother give me money, mercy will come and give me money when I wake up. So you know, it's always like that. I've noticed it a lot. Beispielsweise, wenn ich über meine Mutter träume, dass sie irgendwas macht, mir zum Beispiel keine Ahnung Geld gibt, dann am nächsten Tag kommt meine Tochter und gibt mir das Geld. Also oft, wenn ich über meine Mutter träume, ist es meine Tochter, die Sache macht, die meine Mutter im Traum gemacht hat. The Lord is talking about the heart. Der Herr spricht dann über somebody das Herz der Person. It's not about the face. We want to draw it. Aber wir sind hinter dem Gesicht her. Evil people. When the Lord, let me first of all talk about the good. You know, there was a man that died in Nigeria that time. If I dream of that man, the next day Monica is a Jehovah Witness. This man, this woman, the heart is so soft. I just pray she's in heaven because she's dead now. Because that woman was, you can see that she was just hungry of Christ. Und das hatte ich auch bei einer anderen Person. She was so good in heart. Einem Mann aus Nigeria und einer Person, die ich hier in Deutschland gekannt habe. Die Monika, aber sie ist jetzt schon verstorben vor vielen Jahren. Then if I dream of this man, that man was a deeper life. Und dieser Mann aus Nigeria, wenn ich von ihm träume, er war in einer religiösen Gemeinde. Amen. And this man is heart too. Was so open. Sein Herz war auch sehr weich und sehr offen. And if I dream of that man, the next day Monica will come and give me what that man gave me. Hat dann immer Monika das getan, was dieser Mann in meinem Traum gemacht hat. I never dream of Monica, but I dream of that man. Nie von Monika geträumt. It was always like that. Dieser Mann, den ich dann halt gesehen habe, und es war immer so, dass der Herr dann immer diese Herzen benutzt hat, um das zu erklären. There is a lady that was always fight that, you know, it was not fighting. Physically best, fighting spiritually. Aber genau war es auch in einem schlechten Beispiel. Da gab es eine Frau, die sehr bösartig war. Was, you know, she was, let me say, a witch. I don't know if she is still today, but I just pray she had been delivered. Und sie war eine Hexe, wortwörtliche Hexe, also wirklich verbunden mit dem Satan. That you can just know that. Yeah. Even the mother, the family, they are just like that. Ihre Familie ist einfach. Once I dream of her, verbunden. Und wenn somebody, ich another person come. Whatever she did, that somebody here, I will not call her name. We come and do it. Hat dann auch jemand anderes, den ich hier gekannt habe, das gemacht, was ich immer geträumt habe, was diese andere Person, diese Hexe gemacht hat in meinem Traum. The next day I just see that person coming and talking just like the way genau that person so redet, every diese Person im Traum zu mir geredet hat. So please, let me go further. You know, for us today, it's another world. Für uns ist eine neue Welt. Even in the Old Testament, if you look at Joseph, Joseph was not after his dream. Joseph war nicht hinter seinem Traum. Do you know that? Yeah? Do you know that? That Joseph was not after his dream. Joseph war nicht hinter seinem Traum her. He never mentioned anything of his dream after genannt, he was being sold. Nachdem er verkauft wurde. Nothing. Nichts. He said it was as if he never had any dream. Er nie geträumt hat. Because that should not be our goal. Weil das nicht let Ziel Christ be your goal. Christus sollte unser Ziel sein. Is somebody getting it? Yeah. Take your heart away Bring from death. Weg davon. Satan will still kill and destroy through whatever you believe you are saying. Diese Ziele you take your joy, steal zerstören. Your joy. Deine Freude davon, is somebody getting it? You will steal your peace. Dein Frieden dadurch wegnehmen. Take your heart back to Christ. Nimm dein Herz zurück zu Jesus. It's not about my dream. Nicht it's not about the vision. Nicht it's not about the sign. No Zeichen. Sign. There's no sign greater than kein Zeichen, was the death of Christ for you. Als das, als if he said he loves you, that's enough sign. Wenn er gesagt hat, ich liebe dich, das ist Zeichen genug. He said he came to die for kam you. Für dich zu he came to solve all your problems. That is enough. Das ist genug. I don't need any sign ich at all. Nicht mehr Zeichen. It's an evil generation. Evil and adulterous generation. They seek signs. Bibel steht. Dieses bösartige Geschlecht sucht ständig nach Zeichen. Amen. Amen. Allow Christ to be your dream. Lass zu, dass Christus your dein vision, Traum ist, deine Vision ist. Your trance. You are going to seek your dream. Weil du wirst nach deinen, du wirst hinter deinen Wünschen her sein. Das ist normal. Is somebody getting it? You are going to seek your dream. Du wirst you are going to seek your desire. Du wirst hinter dein Ziel her sein. If you don't desire Christ, whatever you desire, you are going to seek it. Weil, wenn du dir nicht Christus wünschst, das, was du dir wünschst, das wird dein Ziel sein. Das wird das sein, wonach du strebst. Amen. Whatever you value, you are going was to seek it. Was du wertschätzt, danach wirst du auch suchen. Amen. Amen. Praise the Lord. Again, forget what was revealed to you. Vergiss das, was dir offenbart wurde. Let it be Christ alone. Lass los Christus alleine. Most, you know, Joseph never remember any dream any longer. Hat sich nicht mehr an die Träume erinnert. Amen. If he remembered the dream, it would have even led him to something wrong, something else. Hätte er sich an die Träume erinnert, hätte er vielleicht deswegen falsche Entscheidungen getroffen später. Are you seeing something here? If you have remembered that dream, hätte er sich an diesen Traum erinnert. That you know when that woman said, "Come and sleep with me." Als die Frau gesagt, komm und schlaf mit mir. He will say, "Okay." Hat er okay? Maybe this is the time how God is going to bring it out. Traum so that my family will now know that I'm somebody. Meine Familie dann erkennt, dass ich etwas geworden bin. For him, it was all about God. Aber ihm ging's nicht darum. How can I now do this evil thing against my God? Kann ich das Bösartige gegen meinen Gott tun? It's not what I'm going to become, but against my God. Wie kann ich meinen Traum erfüllen? Is somebody getting it? It's not about my desire, but against my God. How can I do this? Wie kann ich das gegen Gott tun? He was not fighting for his desire. Er hat nicht um seine Träume gekämpft. He was after his God. Er war hinter seinem Gott her. Will you allow you to be after Christ also? Sind wir auch hinter Gott her? Sind wir auch Amen. Hinter Christus her? All you need to remember is you have him. You have alles, Christ. Woran wir uns erinnern müssen, ist, dass wir Christus haben. It will help you a lot. Das wird dir helfen. To take your eyes away. To help Augen you to take wegnehmen. Your eyes away from what this world sees. Wegnehmen von dem, was diese Welt sieht. They see time. Wir sehen Zeit. They see others are having it, I'm not having it. Ich habe es nicht. They see I don't want to have what others have. Was andere if they like, they don't have it. Wenn they let them have it. Haben. It doesn't matter to me. Egal für mich. I don't want to. If I want to have what they have, I know how to wenn make ich das habe, was but haben, that is not what I want. Weiß nicht, welchen Weg ich gehen muss, aber ich will diesen Weg nicht gehen. Amen. Amen. Praise the Lord. Alleluia. Amen. Amen. We will quickly go to 1 Samuel. Yes, 1 Samuel. 1 Samuel. Amen. 1 Samuel. First Samuel 8. Yes, 1 Samuel 8. We were in Psalm 78. Now 1 Samuel 8. Yes, 1 Samuel 8. This very place. People were desiring something. Leute hatten einen Wunsch. Desire Christ, please. Wünsche dir Christus, bitte. Amen. Amen. It's like God's children, they are like wings. Kinder Gottes, they don't know where they're coming from. They sie wissen nicht, wohin sie gehen und wer sie kommen. Amen. Amen. From verse 1, it says, and it came to pass when Samuel was old, that he made his sons judge over Israel. Now the name of his firstborn was Joel, and the name of his second, Abia. They were judge in Beersheba. And his sons walked not in the ways, but turned aside after luxury, and took bribes and perverted judgment. Then all the elders of Israel gathered themselves together and came to Samuel unto Ramah and said unto him, behold, thou art old, and your sons walk not in the ways. Now make us a judge, a king, to judge us like all the nations. Amen. Amen. You know, naturally, what they are doing is good. Natürlich gesehen ist das, was sie, dieser Vorschlag, gut. Their judge was a wrong judge. Ihre Richter waren sinnlos. Sie haben einfach Mist gebaut. Taking bribe. Haben you can see what sich was kaufen lassen. Are you getting it? Waren auf Gewinn aus. It's not what man call bad. Aber es geht nicht um das, was der Mensch schlecht nennt. It's what he call bad. Es geht um das, was Gott schlecht nennt. Oh, Daddy. You know when he was. If you look at Christ's ways, it's so interesting. Wenn du die Wege von Christus anschaust, Samuel was going to anoint. He was going to perform a sacrifice with Saul. Samuel sollte in another story. In einer anderen Geschichte sollte Samuel ein Opfer geben an Gott mit König Saul. And Saul and King, you know, Samuel was late. Und Samuel war aber leider zu spät. Remember, he was late. Er war zu spät zu dem Treffen. And this man waited, Saul waited and waited and waited. He did not come. König Saul hat die ganze Zeit gewartet und gewartet auf Samuel, weil er auf ihn warten musste, um dieses Opfer darzubringen. You know, somebody like that, people will not even blame him. Und jemand, also keiner würde die Situation ihm übel nehmen. They will blame who did not come early. Sie würden die Person. You keep to time. Africa time. You know Africa time. Eher anfangen, die zu spät gekommen ist. Wieso kommst du zu spät? Es ist doch klar, dass er sein eigenes Ding durchzieht, wenn du zu spät kommst. It's not what man call bad. Also es ist nicht das, was der Mensch schlecht nennt, sondern das, was Gott schlecht nennt. Samuel was not punished. Samuel wurde nicht bestraft für diese Sache, aber König Saul, so no weil er nicht gewartet hat. He's believing his voice and obeying his voice. Auf seine Stimme gehorchen, auf sein ihm glauben. It's more than that. Wichtiger als dieses Opfer. Somebody gets die Opfergabe. That you hear his voice dass and obey. Stimme that's hörst all. Und danach handelt, das ist that's wichtiger. Das ist dein Erfolg. You hear the gospel and obey. Dass du das Evangelium hörst und danach handelst. Then in verse 6, but the thing displeased Samuel. Because they asked for a judge over them, a king to judge them. Amen? Weil sie einen König wollten. God was their king. Gott war ihr König. But now they were looking for a natural king. Aber jetzt haben sie nach einem natürlichen König gesucht. Is somebody getting it? God was their king. Gott war ihr König. They wanted to be like other nations. Sie wollten wie andere Heidenvölker sein. That, you know, that's what we are thinking of today. Das denken wir heute. We admire them. Wir bewundern sie. Amen. We admired what they have. They have children, they have husbands, everything. They show themselves out in the Facebook, Notebook, every all these books. They will just bring them up. You can see them. Their children are playing up on that. You know, you admire them. Du bewunderst ihr Leben. They are there. Amen. Amen. And you want to be like them. Und du willst so wie sie sein. Ah, okay, they also got children. Das sind doch auch Kinder Gottes. Ah, they have ministry. Sie haben auch eine Gemeinde. And everything moving on. Alles läuft. What you are to desire is Christ. Und was wir uns wünschen sollten, ist Christus. Don't desire anybody's life. Wünsche dir nicht das Leben von irgendjemandem. Amen. Amen. Don't desire what they desire. Wünsche dir nicht das, was sie I wünschen. I don't want to be like anybody. Ich will nicht wie irgendjemand sein. I'm already who Christ ich bin schon die Person, die Christus für mich hat. Christ. Und das ist Christ in Frieden mit Christus. Christus ist größer als alles, was da draußen ist. When the ten displeased Samuel, when they said, give us a king to judge us. And Samuel prayed unto the Lord. And the Lord said unto Samuel, hearken unto the voice of the people. You know, if you come here and say, this is somebody the Lord chose for you and you want to marry. Wenn du hier hinkommst und sagst, das ist die Person, die der Herr mir offenbart hat, dass ich sie heiraten soll. If you want it in God's way, wenn du es auf Gottes Weise willst, auf Christus Weise, wirst du es bekommen. And no, yes. They are choosing other ways. Aber sie entscheiden sich hier für they are choosing something else. Sie entscheiden sich für etwas anderes. And God said, hearken unto their voice. Gott hat gesagt, okay, give them what they want. Gib ihnen das, was sie wollen. Give them their desire. Gib ihnen ihre Wünsche. Somebody getting something. Unto the voice of the people, in all that they say unto thee, for they have not rejected thee. But they have rejected me, and I should not reign over them. 7. Da sprach der Herr zu Samuel: Hör auf die Stimme des Volkes in allem, was sie gesagt haben, denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht mehr König über sie sein soll. He is enough husband for you. Er ist genug Ehemann für dich. He's enough wife for you. Er ist genug Ehefrau für are dich. You satisfied with bist him? Du zufrieden mit Jesus? It's through that satisfaction that durch dieses things Zufriedenheit work out perfectly. Werden sich Dinge manifestieren. He's satisfied with sei him. Zufrieden mit Christus. They were not satisfied with him. Aber sie waren nicht zufrieden als König. Somebody sie waren nicht König genug für sie. Be satisfied with him sei as your husband. Mit Christus als Ehemann. Just love it. Liebe but ihn. I'm satisfied with you, Daddy. Ich bin zufrieden mit dir, Herr. He wants you to have everything. Er möchte, dass du das alles hast. But there are, they should come from aber es soll von ihm kommen. He knows the time. Er kennt die Zeit. He knows the way. He knows everything. Er he knows how to bring everything. Wie er das zustande bringt. Somebody get it. Mm-hmm. But first, you'll be satisfied aber with him. Aber zuerst wird zufrieden sein mit ihm. Is somebody getting something here? Mm-hmm. Amen. Amen. We are not satisfied with him. Sie waren nicht zufrieden mit Jesus. Verse 8. According to all the works which they have done since the day that I brought them up out of Egypt, even unto this day, wherewith they have forsaken me and served other gods, so do they also unto thee. They are doing it to you. Sie tun es mir, just an. Like, you know, that is what they do to me also. Das tun sie mir auch an. You are not different from me. Du, ihr seid nicht anders. Amen. Amen. They thought they were rejecting Samuel. Sie dachten, dass sie Samuel verweigern. Aber sie haben Gott verweigert damit. If I tell you things you refuse, wenn ich dir so Dinge sage so und du das nicht tust, geht es nicht um mich. Just a messenger. Ich wäre nur ein Bote. It's what he gave me to give es ist das, was er mir gibt, was ich dir weitergeben soll. Tanja, help us to read 9 and 10. 9 und 10. Als aber Toi, der König von Hamat, hörte, dass David die ganze Heeresmacht... 1. Samuel 8, Vers 9. So höre nun auf ihre Stimme. Doch verwarnen sie ausdrücklich und verkündigen ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Now, thank you, Schatz. Now, therefore, hearken unto their voice. Howbeit yet, protest solemnly unto them, and show them the manner of the king that shall reign over them. Is somebody getting something here? They desire what they desire, help them to know it. What they are fighting to have. Hilf ihnen das zu erkennen, wofür sie gerade kämpfen. That young man you are desiring. Diesen jungen Mann, für den du gerade kämpfst. You know, without Jesus Christ. Ohne Jesus Christus. Man is man. Ist der Mensch Mensch. Somebody getting it. Allow Christ to turn the inside. Lass zu, dass Christus diese Person ändert. To change the rod from Moses' rod to Christ's rod. Dass von Gottes, von Moses' Stab zu Gottes Stab wird. Somebody getting it. Man is always man. Der Mensch bleibt Mensch. He said, let them know, this man, that is coming, the king. Lass sie erkennen, was sie sich wünschen. So that they will know that I want them. Damit sie wissen, dass ich sie gewarnt habe. You know, if you say you are not going to do it Christ's way, wenn du sagst, du machst es nicht auf Christus you Weise, want to do it the other way, du machst es auf die andere Weise, dann werde ich das akzeptieren. I will just accept. Just like, this is, he revealed, it brought me here. Der Herr hat mich an diese Stelle gebracht. He said, if they want the flesh, he said, wenn sie das Fleisch wollen, dann lass sie das Fleisch haben. And Samuel told all the words of the Lord unto the people, the acts of him a king. And he said, this will be the manner of the king. Are we reading it with me? Amen? Lest ihr mit? 1. Samuel 8, Vers 11. And he said, this will be the manner of the king that shall reign over you. He will take your sons and appoint them for himself, for his chariot, and to be his housemen. And some shall run before his chariot. And he will appoint him captain over thousands, and captain over fifties. And we set them to ear his ground, and to reap his harvest, and to make his instrument of war, an instrument of his chariot. And he will take your daughters to be confectionaries, and to be cooks, and to be bakers. And he will take your field, and your vineyard, and your olive yard, even the best of them, and give them to his servants. And he will take the tenth of your seed and of your vineyard and give to his officers and to his servant. And he will take your maid servant and your maid servant and your goodliest young men and your archers and put them to his work. He will take the tenth of the sheep and he shall be his servant and he shall cry out and you shall cry out in that day. Because your king, which you have chosen, you see it, the king that you have chosen, den ihr euch erwählt habt, the man you have chosen, den Menschen, den du dir the husband you have chosen, den Ehemann, den du erwählt hast, the wife you have chosen, die Ehefrau, die du erwählt hast, is somebody getting something here? Even the children you have chosen, die Kinder, die du erwählt hast, the job you have chosen, den Arbeitsplatz, den the parents you have chosen, die Eltern, die du erwählt hast. You are chosen, and the Lord will not hear you in that day. Nevertheless, the people refused to obey the voice of Samuel, and they said, nay, but we will have a king over us, that we also may be like all the nations, and that our king may judge us, and go out before us, and fight our battles. And Samuel heard all these words of the people, and he rehearsed them in the ears of the Lord. And the Lord said to Samuel, hearken unto their voice, and make them a king. And Samuel said unto the men of Israel, go ye every man into a city. Praise the Lord. Hallelujah. Amen. Amen. Let us desire what he desires for us. Lasst uns seine Wünsche haben. Amen. Amen. Let us listen to him. Lass uns ihm zuhören. and obey his voice. What's the seiner Stimme gehorchen. Amen. Amen. Praise the Lord. Halleluja. He said, if you come for things that he don't desire for you, he said, I should warn you before time. Wenn ihr um Dinge bittet, die ihr euch wünscht, dann wird er uns vorher, also er wird uns vorwarnen. Then I should listen. Und wenn ihr dann dennoch darum bittet, dann soll ich es einfach tun. He said, zulassen. I should give you your desire, but not without his warning. Ich soll euch dann eure Wünsche geben, aber nicht ohne seine Warnung vorher. Praise the Lord. Amen. Because of what happened today, we will stop here. Amen. Amen. Because of the news we heard today, we will stop here.